7. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Christnacht von Wilhelm Müller. Durch die Fenster seh ich's flimmern, grün und gold und Kerzenschein, jauchzend hör ich durch die Laden helle Kinderstimmen schreien. Schmetternde Posaunen schallen von dem Kirchenturm herab, lobt den Vater in der Höhe, der der Welt das Kindlein gab. Herz, mein Herz, wie bist so selig! Herz, mein Herz, und so allein! Unsere Gaben, unsere Wünsche, dürfen wir sie keinem weihn? Eine weiß ich wohl zu finden, der ich vieles gönnen mag. Offen steht mir ihre Pforte, und es kennt mich ihr Gemach. Aber in dem stillen Hause brennt kein festlich helles Licht, und im schwarzen Wochenkleide sitzt sie da und freut sich nicht. Ach, ihr ist er nicht geboren, der in dieser seligen Nacht Freud und Fried und Wohlgefallen hat zu uns herabgebracht. Seine Liebe, seine Leiden dringen nicht zu ihr hinein. Über ihre zarte Seele herrscht ein Gesetz von Stein. Ende von Christnacht. Aufgenommen von Julia Niedermeyer.